Die Rettung der Erde. Endlich Wochenende. Toll, dass wir gemeinsam frühstücken. Anna, wie findest du das? Ich finde es toll, dass wir mal wieder zusammen frühstücken. Papa, kannst du mir die Nutella rüberreichen? Bitte schön, Thülin. Danke, Papa. Der Kaffee schmeckt sehr lecker. Das ist ja auch ein Latte Macchiato. Endlich Wochenende. Ich habe noch blöde Hausaufgaben auf. Welches Fach hast du noch, Thülin? In Mathe. So schwer kann es auch wieder nicht sein. Ich kann dir ja helfen, Thülin. Nee, danke. Kinder, wir gehen heute ins Wiesenbad. Aber erst nach dem Frühstück. Thülin, holst du mal die Butter aus dem Kühlschrank? Hier, bitteschön. Hebst du die Gabel auf, Anna? Ist schon erledigt. Hier sind die Eschborn News. Die spannendsten Nachrichten von heute. Wir schalten live zu Nico. Hier ist Nico live vor Ort am Fuße des Ätna. Hier in Italien, Sizilien. Ein Lichtstrahl aus dem Weltraum strahlt direkt in das Innere des Vulkans. Der Ätna pustet Feuer und Lava. Die Einwohner sind bereits evakuiert. Um Gottes Willen, das ist ja eine Katastrophe. Ich hoffe, dass der Vulkanausbruch nicht uns erreicht. Ich hab Angst, Mama. Mach dir keine Sorgen, Kindchen. Kommen die Roboter zum Einsatz? Ich habe keine Ahnung. Hier sind die Eschborn News mit einer wichtigen Einmeldung. Heute spreche ich zu Ihnen als Präsidentin der Vereinigten Staaten der Erde. Vor wenigen Minuten hat sich ein großes Unglück ereignet. Der Vulkan Ätna auf Sizilien in Italien ist ausgebrochen. Die Evakuierungsmaßnahmen sind schon gestartet. Das Robo, das Rettungsteam, ist aktiviert. Ich rufe alle Bürgerinnen und Bürger der Weltgemeinschaft auf, Ruhe zu bewahren. Das war die Einmeldung der Präsidentin Lucia. Die Welt kann ihr blaues Wunder leben. Ich werde die Herrschaft über die Welt erlangen. Und die gesamte Menschheit wird meinem Befehl folgen müssen. Roboter-Aktivierung gestartet. Mission Welt-Rettung. Koordinaten sind programmiert. Vulkan ist aktiv. Lava, Feuer, Explosion. Rettungsmaßnahmen werden eingeleitet. Feuerstrahl wird betätigt. Feuerstrahl negativ. Neue Maßnahmen werden eingeleitet. Wasserblaster feuerfrei. Wasserblaster negativ. Neue Maßnahme Frostpower aktiviert. Frostpower negativ. Rettungsmaßnahmen gescheitert. Nothilfeprogramm. Notfallrettungsprogramm C305. Aliens Marsattacke wird gerufen. Hier spricht die Ellen-Mars-Attacke. C305. Was kann ich für Sie tun? Planet Erde, Gefahr. Bitte um Hilfe. Dann schickt uns mal die Koordinaten rüber. Koordinaten lauten XYZ. Moob, starte den Kreuzer. Okay, mach ich, Miep. Der Auftrag ist sehr gefährlich. Wir sollten vielleicht Jess und Jenny um Hilfe bitten. Jess, Jenny. Was ist los, Moop? Es gibt einen Auftrag zu erledigen in der Nähe von der Erde. Wow, das klingt ja wie ein Abenteuer. Ist es auch. Maschinen hochfahren. Rock'n'Roll! Ich glaube, sie wollen uns angreifen. General, aktivieren Sie das Schutzschild. Alarmstufe Rot. Wir haben die Koordinaten gleich erreicht. Super gemacht, Jenny. Unsere Instrumente zeigen ein unbekanntes Objekt an. Das muss auf jeden Fall das feindliche Schiff sein. Sterntruppe Mars, macht euch bereit. Ein unbekanntes Objekt nähert sich uns, Captain. Ich hab's doch gewusst. Das ist das Raumschiff. Von ihm geht der Strahl aus, Richtung Erde. Wir müssen den Lichtstrahl zerstören. Lichttorpedo starten, Miep. Lichttorpedo sind scharf. Auf meinen Befehl. Feuer! Das unbekannte Raumschiff hat seine Waffen aktiviert. Und das Schutzschild hat gehalten, Captain. Gut gemacht, Felix. Bleiben Sie alle auf Ihren Positionen. Verdammt, wir haben ein Schutzschild. Sterntruppe Mars, macht das Shuttle klar. Zu Befehl. Super Idee. Nur so durchbrechen wir das Schutzschild. Wir haben das beste Schutzschild. Die kommen hier nie rein. Oh, das Shuttle ist startklar. Gut, dann lass uns mal die Welt retten. Neuer Kurs. Wir fliegen direkt auf das Raumschiff zu. Wir haben das Schutzschild geknackt. Verdammt, sie haben das Schutzschild durchdrungen. Sie greifen uns an. Holt die Druidikas. Meister Jay, Meister Tavis, holt die Druidikas an. Ihr müsst die Gegner ausschalten. Werd gemacht, Captain. Wir machen den Feuer unter den Hintern. Auf, Mädels, wir zeigen es ihnen. Druidika Jeffrey, greift die Sterngruppe Mars an. Druidika Timmy, unterstützt Druidika Jeffrey! Die Druidika greifen uns an. Die Druidika haben kein Schutzschild, solange sie sich rollen. Das ist ihre Schwäche, so müssen wir sie treffen. Die Sterngruppe Mars ist auf dem Weg zur Kommandobrücke. Kommando Cody. Alle bleiben auf ihren Positionen. Die Druidika erledigen die Sterngruppe Mars. Druidika, setzt eure Waffe ein! Jedes Mittel ist erlaubt. Die Druidika rollen sich gerade. Das ist unsere Chance, die Druidika auszuschalten. Feuer! Jeffrey, nein! Jeffrey ist zerstört! Timmy, warum nur? Du warst doch so jung! Warum musstest du zerstört werden? Du warst doch so jung! Commander Cody, die Druidika sind zerstört. Das sind keine guten Nachrichten. Die Welt gehört mir, ich sollte sie beherrschen. Da ist die Commanderbrücke, wir haben sie erreicht. Wir müssen den Lichtstrahl deaktivieren. Auf sie mit Gebrüll. Ergebt euch. Ihr habt keine andere Wahl. Euer Plan ist nicht aufgegangen. General, aktivieren Sie die Selbstzerstörung. Wird gemacht, Commander Cody. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wir müssen 2, den Countdown 1, stoppen. Zerstört die Instrumente. Abgestürzt. Selbstzerstörungsmodus wurde deaktiviert. Ja, wir haben es geschafft. Die Erde ist gerettet. Der Lichtstrahl ist deaktiviert. Nein! Mein Plan ist zerstört! Die Welt kann ich nicht mehr erobern! Verflucht seid ihr, ihr Sterntruppe Mars! General Grown, mach das Shuttle klar! Wir hauen hier ab! Das Shuttle ist startklar, wir können abhauen! Wieso haben sie uns hier alleine gelassen? Commander Cody, wir haben ihm vertraut! Hier spricht ihre Präsidentin. Ich habe Ihnen eine gute Nachricht zu übermitteln. Die Welt ist gerettet. Mit der Hilfe der Sterntruppe Mars ist es gelungen, die Bösewichte unter dem Kommando von Commander Cody zu besiegen. Der Vulkan Etna hat sich beruhigt. Der Lichtstrahl wurde ausgeschaltet. Sie haben nichts mehr zu befürchten. Das wird nicht der letzte Versuch gewesen sein, die Erde unter meine Herrschaft zu bringen. Das war ein super Job. Wir haben eine tolle Arbeit geleistet. Die Erde ist gerettet. Roboter, Rettungseinheit ist deaktiviert. Roboter, Rettungseinheit kehrt zurück. Das war das Hörspiel der Klasse 3A. Die Rettung der Erde. Das Hörspiel entstand im Rahmen des Hörclubs 2010-2011. Die Geräusche sind von www.freesound.org. Die Musik ist von Grünanlage mit dem Titel 2683. Die Musik steht unter einer CC-Lizenz. Das Hörspiel steht unter einer CC-Lizenz. An dem Hörspiel haben mitgewirkt Morsal, Summit, Nico, Komail, Angelosha, Alexei, Anna, Sanji, Helena, Megan, Jasmin, Lefran, Stella, Jardash, Deborah, Enrique, Tulin, Terence, Lucia, Benedikt, Christian Büchler, Andrea Felber und Khalid.